Zum Abschied. Abkratzen, Quiqui und Bankerl reißen. Zum Abschied. Liebe Hinterbliebene, wir haben uns heute hier versammelt, weil unser alter Freund, der Karl, ein Bankerl gerissen hat. Karl ist einerseits ein männlicher Vorname. Andererseits hat man, wenn man an Karl hat, viel Spaß. Bankerl ist einerseits eine Bank, auf der man sitzen kann, oder man reißt eins. Wer in Österreich ein Bankerl gerissen hat, der ist dahingeschieden. Man sitzt in Österreich also am Bankerl, um zuzusehen, wer eins reißt. Bis man selber eins reißt. War es ein Herzkasperl? Oder ist er angeragelt worden? Na ja, man weiß es nicht so genau. Ob's ein Herzinfarkt war oder ob ihm der Hals umgedreht wurde, ist den Trauergästen nicht bekannt. Vielleicht waren es auch die Beischelreißer. Vielleicht waren es auch die Zigaretten. Wenn jemand zum Beispiel an Beischelreißern stirbt, dann ist er meist an Lungenkrebs eingegangen, also dahingeschieden. Beuschel steht für Lunge. Kann aber auch eine kulinarische Köstlichkeit sein. Das Beuschel ist eine typische Spezialität aus Innereien. Vor allem von der Lunge. Somit ist Beuschelreißer etwas, was einem die Lunge rausreißt. Na jedenfalls, schaut jetzt der Karl die Erdäpfel von unten an. Wenn sich jemand die Erdäpfel, also die Kartoffeln von unten ansieht, ist er tot. Unser Freund. Vater. Gatte. Und also die Botschen aufgestellt. Die Bogen aufgestellt, genau. Wenn man über jemanden sagt, er oder sie hat die Botschen aufgestellt, meint man auch damit, dass jene Person dahingeschieden ist. Er oder sie hat die Füße, bekleidet mit Botschen, gemeint sind damit Pantoffel, von der waagrechten in die senkrechte Position gebracht. Dieser Ausspruch zeigt aber nicht an, woran die Person nun gestorben ist. Aber er gibt Hinweis darauf, dass die Person zum Beispiel nicht in der Oper Meier gegangen, also gestorben ist. Da die Person ja noch die Pantoffel anhatte. Und mit denen geht man ja eher selten in die Oper. Unser lieber Karl hat den Holzpyjama angezogen. Holzpyjama? Den Sarg. Aber, liebe Trauergemeinde, eines gibt uns allen miteinander Trost in dieser schweren Stunde. Wachsen war er immer mehr. Der Trauerredner tröstet die Hinterbliebenen damit, dass der Verblichene zumindest schon das Wachstumsendstadium erreicht hat. Der Trauerredner verabschiedet sich nun vom Verstorbenen mit einer landestypischen Floskel. Und so rufe ich dir zu, liebe Karl, auf deinem letzten Weg, Baba und Freunde.